Dein wöchentlicher Stromstoß meldet sich zurück aus dem 7-tägigen Winterschlaf. Wie jeden Freitag ist es wieder Zeit für Ampere, hier auf SRF Virus, egal ob als Podcast, Spotify-Playlist oder direkt über den Äther. Lebensfeindliche Temperaturen benötigen Warmes für Herz und Tanzbein. Das haben wir bei Ampere natürlich schon lange verstanden. Darum stellen wir den Kompass in der 18. Folge in Richtung von sommerlichem Disco und House mit einem kleinen Schuss Acid. Immer mit der gewohnten Tellerrand überblickenden Freshness, wo du von deinem Lieblingselektronika-Format gewohnt bist. Keine Grenzen, keine Kompromisse und keine Zeit für Halbgares. Nur das Beste, was elektronische Musik hergibt. Das ist Ampere mit mir, Benny, hier auf SRF Virus. Starten wir den Podcast mit einem von unseren Favorites von der ganzen Show. Das ist gerade Antiflow mit «Nobody said it would be easy». Der indie-stämmige Shot ist längst in der A-List angekommen und bietet mit einer zurückhaltend warmen Bassline den perfekten Einstieg in eine Stunde voller elektronischer Fieberträume. Wir blenden weiter zu einem Eintopf aus Cumbia und psychedelischen Disco-Vibes auf einem von meinen absoluten Lieblingslabels. Das ist die Mauskovic Dance Band mit Continue the Fun auf Soundway Records. Money comes and money goes. Continue the fun, you might get close. fahren das Tempo ein bisschen runter und bewegen uns mental in eine tropische Sommernacht in Miami von den 80er Jahren. Der pastellfarbene Anzug sitzt genauso wie die Tourwelle auf dem Haupt. Der Motor vom weißen Lamborghini Diablo ist bereits am Laufen. Wenn ich aber aus dem Fenster schaue, merke ich, nope, da aussen läuft ein ganz anderer Vibe. Fertig also mit den Tagträumen. Der Tune kommt aus dem 2014 vom Engländer Payphone, heisst Paradise und lässt mich namensgebend regelmässig in mein persönliches Paradies abdriften. Tune schrauben wir uns tiefer ins Wurmloch. Mantas und Venkla kanalisieren ihren inneren Space Marine und beschießen die Tanzfläche mit intergalaktischen Grooves namens Friendly Fire. Das Ding ist auf dem Amsterdamer Label Night Noise rausgekommen und wer das Stuff, wo läuft, geil findet, sollte den Rest vom Katalog besser nicht verpennen. US-Ostküste über die 420-Hauptstadt straight nach Nordafrika. Das sind Cornelius Doctor und Tushen Rai, die mit dem Tune Place du Pont kosmische Disco in Maghreb schicken. Was dabei rauskommt, lässt sich auf jeden Fall hören. Das Ding ist massivstens Ampere Certified. Wenn die Scheibe regelmässig deinen Ofen anführen sollte, findest du natürlich alle Tunes in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Check den Account von deinem Lieblingsportal und genau dort findest du uns, als hätten wir nur auf dich gewartet. Switcheroos und Moodswings sind bei Ampere an der Tagesordnung, warum also nicht die Behaglichkeit von Beduinen zählt gegen kompromisslose Silvester-Vibes duschen. Wir steppen weiter in den Tune namens Sunspear vom Londoner O'Flynn. Das gefühlte Gegenteil von düster industriellem Nasenbluten-Techno. Posa, posa. Die Weltreise ist die Alpenation nicht untervertreten. Das Genfer Spitzenlabel Mental Groove ist schon oft in unserer Show gefeatured worden. Das Mal nehmen sie uns mit auf einen Trip down Memory Lane. Der A-Jacking Freak Remix von San Salvador ist vor 4 Jahren veröffentlicht worden und bietet noch immer genug Zündstoff für körperliches Ausarten an Keller Raves, WG-Partys sowie Busreisen an Albis Riederplatz. Neben Musik sind Videospiele ein grosser Teil von meinem Leben. Umso besser also, wenn sich beides so halb verbinden lässt. Das Cover vom folgenden Track erinnert stark an Japan-Import-Spielhüllen aus den Super Nintendo-Tagen. Und auch der Inhalt macht es der Ästhetik gleich. Der DJ Nafta und der PlayStation Yoga sind zusammen als Gaijin Blues unterwegs und so etwas wie die polnische Experteninstanz für japanische Tanzmusik. Während das Land von der aufgehenden Sonne in unseren Breiten gerade im musikalischen Sinn zumindest weitestgehend ignoriert worden ist, korrigiert das Kollaborationsprojekt den Fehler mit ihrem hervorragenden Output. Ein zweites Mal Ampere Certified. Nach so viel Uplifting-Zeug sollte man den Gang auch wieder mal ein bisschen abschalten. Nicht, dass der Puls gefährlich lang im hochfrequenten Bereich bleibt. Passend dazu ein wunderbarer Cut auf dem holländischen Label De Lichting. Und zwar ist das RDS mit dem Track Vienna Airport Jam, der vermutlich an einem Vienna Airport entstanden ist. Darauf arbeitet gerade ein weiterer Banger, und zwar Watershoes vom Engländer Glue 70. Eine Lo-Fi-Nummer, die an den schönsten Stellen kitzelt. Thank you. Sample bringt mich zurück in meine Jugend. Hand in der Luft, zu breite Hosen und eine gute Portion Fremdschämen verbinde ich mit dem Track No Diggity von Blackstreet, hier von Carpet Patrol aus Berlin als Smoother Cooldown neu interpretiert. Einer von Carpet Patrol ist der Soft Daddy oder Soft Daddy, wie man ihn immer ausspricht. Ein Produzent, der Backpack-affine Deutschrap-Liebhaber seit den Kollaborationen mit Audio 88 und Yesin definitiv ein Begriff sein soll. Kälte entlassen, schieben wir noch einen kleinen Hit nach. Der Young Marco gehört zweifelslos, auch neben der Assoziierung zu der Deckmantel-Crew, zu den ganz Grossen im Zirkus. Sein Status als erstklassiger Produzent und DJ hat er spätestens mit dem Remix von «Sie», im Original vom Kölner Roosevelt, eindrücklich in Stein gemeißelt. Danke an die ganze Gang draussen, die Ampere Woche für Woche ein Ohr und vor allem auch die wertvollen Minuten schenkt. Das ist much appreciated. Falls ihr unsere wöchentlich aktualisierten Playlists auf Spotify noch nicht folgt, empfehle ich euch, das schleunigst zu machen, falls etwas aus Raster gefallen ist. Alle Tunes von allen Episoden findet ihr außerdem in unserer Sammelplaylist und alle bisherigen Folgen gibt es auf der Webpräsenz von deinem Lieblingsportal. Euch erwarten noch 2 Folgen in diesem Jahr, dann gibt es eine ganz kurze Winterpause. Bis dahin gibt es aber weiterhin Kompromisslosigkeiten aus der Welt von der elektronischen Musik mit mir, Benny, hier bei Ampere auf SRF Virus.